Abschnitt 14 aus Melete von Caroline von Günderode. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Briefe zweier Freunde an Eusebio. Vergib, o Freund, dass ich mit kindscher Sprache aus deines Herzens tiefem Heiligtume Akkorde leise nachzulallen wage, beim Höchsten aber schülerhaft verstumme. Und reden möcht ich doch zu deinem Ruhme, vergib der Kühnheit, dass ich nicht verzage. Den Sommer mein ich mit der einen Blume, und einen Strahl entwand ich nur dem Tage. Doch die Natur, in ihrer heil'gen Fülle, sie offenbart sich ganz in jedem Handeln, das höchste Leben in der tiefsten Stille. Erhascht ich einen Zug aus deinem Bilde, wie reichlich auch Gedanken in dir wandeln, so bist du's ganz in deiner frommen Milde. An Eusebio. Mit Freude denke ich oft zurück an den Tag, an welchem wir uns zuerst fanden. Als ich dir mit einer ehrfurchtsvollen Verlegenheit entgegentrat wie ein lehrbegieriger Laie dem Hohenpriester. Ich hatte es mir vorgesetzt, dir womöglich zu gefallen, und das Bewusstsein meines eigenen Wertes wäre mir in seinen Grundfesten erschüttert worden, hättest du dich gleichgültig von mir abgewendet. Wie es mir aber gelang, dich in solchem Maße für mich zu gewinnen, begreife ich noch nicht. Mein eigener Geist muss bei jener Unterredung zwiefach über mir gewesen sein. Mit ihr ist mir ein neues Leben aufgegangen, denn erst in dir habe ich jene wahrhafte Erhebung zu den höchsten Anschauungen, in welchen alles Weltliche als ein wesenloser Traum verschwindet, als einen herrschenden Zustand gefunden. In dir haben mir die höchsten Ideen auch eine irdische Realität erlangt. Wir anderen Sterblichen müssen erst fasten und uns leiblich und geistig zubereiten, wenn wir zum Mahle des Herrn gehen wollen. Du empfängst den Gott täglich ohne diese Anstalten. Mir, o Freund, sind die himmlischen Mächte nicht so günstig, und oft bin ich missmutig und weiß nicht, über wen ich es am meisten sein soll, ob über mich selbst oder über diese Zeit, denn auch sie ist arm an begeisternden Anschauungen für den Künstler jeder Art. Alles Große und Gewaltige hat sich an eine unendliche Masse, unter der es beinahe verschwindet, ausgeteilt. Unselige Gerechtigkeit des Schicksals, damit keiner prasse und keiner hungere, müssen wir uns alle in nüchterner Dürftigkeit behelfen. Ist es da auch noch ein Wunder, wenn die Ökonomie in jedem Sinn und in allen Dingen zu einer so beträchtlichen Tugend herangewachsen ist? Diese Erbärmlichkeit des Lebens, lass es uns gestehen, ist mit dem Protestantismus aufgekommen. Sie werden alle zum Kelch hinzugelassen, die Laien wie die Geweihten. Darum kann niemand genugsam trinken, um des Gottes voll zu werden, der Tropfen aber ist keinem genug. Da wissen sie denn nicht, was ihnen fehlt, und geraten in ein Disputieren und Protestieren darüber. Doch was sage ich dir das? Angeschaut im Fremden hast du diese Zeit übel wohl schon oft. Aber sie können dich nicht so berühren, da du sie nur als Gegensatz mit deiner eigensten Natur sehen kannst und kein Gegensatz durch sie in dich selbst gekommen ist. Genug also von dem aufgeblasenen Jahrhundert, an dessen Torheiten noch ferne Zeiten erkranken werden. Rückwärts, in schönere Tage lass uns blicken, die gewesen. Vielleicht sind wir eben jetzt auf einer Bildungsstufe angelangt, wo unser höchstes und würdigstes Bestreben sich dahin richten sollte, die großen Kunstmeister der Vorwelt zu verstehen und mit dem Reichtum und der Fülle ihrer poesiereichen Darstellungen unser dürftiges Leben zu befruchten. Denn abgeschlossen sind wir durch enge Verhältnisse von der Natur, durch engere Begriffe vom wahren Lebensgenuss, durch unsere Staatsformen von aller Tätigkeit im Großen. So fest umschlossen ringsum bleibt uns nur übrig, den Blick hinaufzurichten zum Himmel oder brütend in uns selbst zu wenden. Sind nicht beinahe alle Arten der neueren Poesie durch diese unsere Stellung bestimmt? Liniengestalten entweder, die körperlos hinaufstreben, im unendlichen Raum zu zerfließen, oder bleiche, lichtscheue Erdgeister, die wir grübelnd aus der Tiefe unseres Wesens heraufbeschwören, aber nirgends kräftige, markige Gestalten? Der Höhe dürfen wir uns rühmen und der Tiefe. Aber behagliche Ausdehnung fehlt uns durchaus. Wie Shakespeares Julius Cäsar möchte ich rufen, bringt fette Leute zu mir und die ruhig schlafen. Ich fürchte diesen hagern Cassius. Da ich nun selbst nicht über die Schranken meiner Zeit hinausreiche, dünkt es dir nicht besser für mich, den Weg eigener poetischer Produktion zu verlassen und ein ernsthaftes Studium der Poeten der Vorzeit und besonders des Mittelalters zu beginnen? Ich weiß zwar, dass es mir Mühe kosten wird, ich werde gleichsam einen Zweig aus meiner Natur herausschneiden müssen, denn ich schaue mich am fröhlichsten in einem Produkt meines Geistes an und habe nur wahrhaftes Bewusstsein durch dieses hervorgebrachte. Aber um etwas desto gewisser zu gewinnen, muss man stets ein anderes aufgeben. Das ist ein allgemeines Schicksal und es soll mich nicht erschrecken. Eins aber hat mir stets das innerste Gemüt schmerzlich angegriffen. Es ist dies, dass hinter jedem Gipfel sich der Abhang verbirgt. Dieser Gedanke macht mir die Freude bleich in ihrer frischesten Jugend und mischt in all mein Leben eine unnennbare Wehmut. Darum erfreut mich jeder Anfang mehr als das Vollendete. Und nichts berührt mich so tief als das Abendrot. Mit ihm möchte ich jeden Abend versinken in der gleichen Nacht, um nicht sein Verlöschen zu überleben. Glückliche, denen vergönnt ist zu sterben in der Blüte der Freude, die aufstehen dürfen vom Mahle des Lebens, ehe die Kerzen bleich werden und der Wein sparsamer perlt. Eusebio, wenn mir auch dereinst das freundliche Licht deines Lebens erlöschen sollte, oh, dann nehme ich gütig mit, wie der göttliche Pollux den sterblichen Bruder, und lass mich gemeinsam mit dir in den Orkus gehen und mit dir zu den unsterblichen Göttern, denn nicht möchte ich leben ohne dich, der du meiner Gedanken und Empfindungen liebster Inhalt bist, um den sich alle Formen und Blüten meines Seins herumwinden, wie das labyrinthische Geäder um das Herz, das sie all erfüllt und durchglüht. Ende von Abschnitt 14, gelesen von Alice Stein.